Die Gruppe Arbeiterinnenmacht ist hier auf diesem internationalistischen Block. Und wir sind hier in Hamburg und hier auf der Straße, weil wir gegen den Kapitalismus sind, weil wir gegen die G20 sind, weil die G20 was mit Kapitalismus zu tun hat und weil Kapitalismus ein globales System ist. Es würde völlig ausreichen, gegen jeden der einzelnen Figuren, die diese großen Länder repräsentieren, auf die Straße zu gehen. Es würde ausreichen, gegen einen Trump zu demonstrieren, einen Sexisten, einen Rassisten, einen Arbeiter- und Gewerkschaftsfeind. Wir haben gesagt, wir sind hier, weil wir gegen Kapitalismus sind und Kapitalismus ein globales System ist. Es würde völlig reichen, hier zu demonstrieren, massenhaft auch gegen einen Trump, diesen Sexisten, diesen Rassisten, diesen Arbeiterinnen- und Gewerkschaftsfeind, der da auch noch stolz drauf ist, dass er sexistisch, rassistisch und ein Ausbeuter ist. Es würde reichen, hier gegen einen Putin zu demonstrieren, der Mann, der mit seiner Armee geholfen hat, den schlechter Assad an der Macht zu bleiben und weiterhin Zehntausende in Syrien zu ermorden und zu vertreiben. Ein Mann, der dafür steht, Massaker an der tschetschenischen Bevölkerung organisiert zu haben und in dessen Land Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter einfach mal ermordet werden. Es würde reichen, gegen einen Xi Jinping zu demonstrieren, in dessen Land genauso nationale Minderheiten unterdrückt werden, in denen Gewerkschaften unterdrückt werden, Demokraten und Demokratinnen verfolgt werden und der das alles auch noch im Namen des Kommunismus tut. Es würde reichen, gegen einen Temer zu demonstrieren, der ein Jahr, nachdem er einen Parlamentsputsch organisiert hat im Namen des Antikorruptionskampfes gegen Dilma Rousseff, aber mit dem klaren Ziel, die Arbeiter- und Gewerkschaftsrechte anzugreifen, mit dem Ziel, die sozialen Rechte der Armen und der Landlosen wieder anzugreifen, dieser Mann, der selbst jetzt tief in Korruption verstrickt ist und der Millionen in Generalstreiks und Demonstrationen auf seine Seite bringt, auch gegen den würde es reichen, auf die Straße zu gehen. Kommen wir zu den demokratischen Imperialistinnen und Imperialisten, die sich heute hier versammeln. May, Macron, Merkel. Und da sind wir schon wieder bei Scheinheiligkeit. Da sind wir bei der Scheinheiligkeit, die von Demokratie spricht, die aber organisiert, dass es demonstrationsfreie Zonen in der Großstadt Hamburg gibt, in denen organisiert wird und erlaubt wird, dass Prügelbullen wahllos auf Demonstrantinnen und Demonstranten einschlagen, Camps geräumt werden und Cafés zerschlagen werden. Die gleiche Scheinheiligkeit von Merkel, die wir erlebt haben, die angeblich im Namen der Flüchtlinge sagte, sie können kommen, die aber heute genauso dazu steht, die Flüchtlinge im Mittelmeer wieder absaufen zu lassen. Und in Wirklichkeit zeigt sich heute, ging es Merkel nie um Flüchtlinge, sondern darum, den osteuropäischen Ländern zu zeigen, wer der Herr oder die Herrin in Europa ist und zu sicherzustellen, dass die Ersatzteillieferungen, dass die Zulieferungen der deutschen Autoindustrie aus Osteuropa funktionieren, die nur deshalb ein Interesse an offenen Grenzen hat. Eine Merkel, die so tut, als würde sie den freien Handel der Welt zum Wohle aller fördern, der es aber nur darum geht, dass die Exportweltmacht Deutschland weiterhin exportiert, andere Länder ausplündert und in Verschuldung treibt. Eine Politik, deren Spitze wir in Griechenland gesehen haben, die zu einer sozialen Verwüstung und Entrechtung geführt hat, wie sie gesteigert nur noch durch einen direkten Krieg hätte erfolgen können. Eine Politik, und das sagen wir an dieser Stelle auch ganz deutlich, nur deshalb funktioniert, weil die SPD, die Linkspartei, die Spitzen der deutschen Gewerkschaften diese Politik mittragen und unterstützen. Die unterstützen, dass es Niedriglohn gibt in Deutschland. Die unterstützen, dass der Export klappt. Die unterstützt haben, dass die Milliardenpakete für Griechenland funktionieren. Und die angeblich und die in der Frage des Welthandels Merkel genauso unterstützen. Und damit wird deutlich, dass es nicht nur reicht, gegen diese Figuren, nicht nur reicht, gegen Kapitalismus zu demonstrieren, sondern auch gegen Imperialismus. Diese Formation, den Kapitalismus heute hat, und der heißt, dass nicht nur darum geht, Arbeiterinnen und Arbeiter auszubeuten, sondern eine Konkurrenz auf der internationalen Ebene zu organisieren, die Welt neu aufzuteilen, die Kolonien neu und verschärft auszuplündern und jeden nationalen und internationalen Konflikt zu nutzen, um dem anderen Imperialisten ein Bein zu stellen, eine reinzusemmeln und dafür die Völker in diesen Ländern leiden zu lassen. Wir sind hier auch, weil wir genau die Solidarität gegen diese Politik und gegen diese Machenschaften organisieren wollen. Wir sind hier, weil wir uns solidarisieren mit dem Kampf in Kurdistan, mit dem Kampf in Palästina, mit den Kolleginnen und Kollegen in Brasilien oder auch mit allen, die für freie Gewerkschaften und demokratische Rechte in den Ländern kämpfen, die wir vorher genannt haben. Für sie stehen wir stellvertretend hier, und das ist internationale Solidarität in der Praxis. Aber wir sind auch hier, weil wir wissen, dass es nicht reicht, internationale Solidarität zu organisieren und zu praktizieren, sondern dass, wenn wir dieses System, dieses kapitalistische, imperialistische System stürzen wollen, wir unsere Kraft bündeln müssen, organisieren müssen, dauerhaft, nicht nur auf Demonstrationen, dass wir eine neue Internationale brauchen, die den Kampf international organisiert für eine einheitliche Strategie, für ein gemeinsames Programm. Ein Programm gegen nationale Unterdrückung, gegen rassistische Unterdrückung, gegen Unterdrückung von Frauen und Minderheiten, gegen Ausbeutung weltweit. Eine Internationale, die steht in der Tradition der vier Internationalen, die es gegeben hat. Die entsteht in der Tradition des Marxismus und des Aufbaus von großen Arbeiterparteien, in der Tradition der russischen Revolution, die die erste siegreiche Revolution ist, die sich 100 Jahre dieses Jahr jährt, in der Tradition der vierten Internationale, die den Kampf gegen die stalinistische Entartung der Oktoberrevolution und ihre endgültigen Auslieferung aufgenommen hat, eine internationale, die die besten Traditionen der Arbeiterbewegung wieder zum Leben erweckt und sichert, indem sie die Kämpfe zusammenführt, indem sie die Programmatik entwickelt. Ein Instrument des Kampfes gegen Unterdrückung und Ausbeutung weltweit. Hoch die Internationale! Hoch die Internationale! Hoch die internationale Solidarität!